Salam wa Asr Bechir, das heißt guten Abend. Was Sie gehört haben, war ein Lied, diesen Lied haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehört, wo die Frauen in Iran, in Großstädten eine Kundgebung hatten. Und das erinnert uns an die Bemühungen der Frauen im Iran für Freiheit und Gleichberechtigung der Frauen und Männer. Ich war bis zum Kurzen jetzt heute am Computer und habe Nachrichten aus dem Iran gelesen. Heute, den 8. März, in Iran wurden zwei Aufrufe von zwei Kundgebungen verbreitet. Eine ist eine Demonstration, dass jeden Dienstag jetzt in Iran in große Städte stattfindet. Und außerdem heute, 8. März, gab einen Aufruf für den Nationalen Frauentag. Ich habe gelesen, dass in viele große Städte im Iran die Kundgebung von Leuten durch Polizei zusammengeschlagen worden ist. Anscheinend sind die Leute festgenommen, in Teheran mehrere Frauen. Und die Nachrichten kommen natürlich nicht über die normale Berichterstattungsmöglichkeiten, sondern das werden durch die Leute, die werden selber per ihre Handys aufnehmen. Und vielleicht in ein paar Stunden werden wir die Nachrichten und Filmaufnahmen im Internet sehen. Auf alle Fälle im Iran, in Teheran und andere große Städte gab es heute Kundgebungen und Demonstrationen der Bevölkerung und vor allem der Frauen. Also die Zeremonie für zum 8. März ist seit Jahren in Iran Tradition. In den letzten Jahren immer wieder Frauen haben versucht, diesen Tag Veranstaltungen zu haben. Die Regierung war immer dagegen. Und auch wenn Frauengruppierungen eine Genehmigung von ihrem Ministerium bekommen hatten, trotzdem die Ordnungskräfte und die Schlägertruppen in Zivil haben immer wieder diese Veranstaltungen zusammengeschlagen und die Leute geschlagen und festgenommen und die Frauen beleidigt und sie in Gefängnisse gebracht. Im Gefängnis sitzen immer noch Frauen von letzten Jahren, die im 8. März Kundgebung teilgenommen haben. In all diese Kundgebungen waren auch Männer, die die Frauen begleitet haben und haben auch mit Frauen für Freiheit und für gleiche Rechte für alle Menschen demonstriert. Außerdem in viele große Städte, vor allem in Iran, gab Veranstaltungen und Treffen, die eigentlich im Geheim stattfinden. Klar, weil es nicht erlaubt war und weil es ungefährlich war, sich zu treffen. Und so dass die Frauen, auch die Männer, haben dieses 8. März in Privaträume gefeiert. Und Nachricht über diese Veranstaltungen kam später im Internet und alle könnten das lesen und wissen. Aber eine Frage, warum 8. März in Iran durch die Frauen, auch an Männer, so leidenschaftlich gefeiert wird, obwohl es gefährlich ist. Zu dieser Frage muss man ein bisschen über die Situation in Iran und die iranische Regierung wissen. Die iranische Regierung ist eine islamische Regierung und sie meint, in Iran sollen die islamischen Gesetze das Leben der Menschen bestimmen. Diese islamischen Gesetze heißen Scharia und ihre Basis sind Koran und Leben des Propheten vor 1400 Jahren. Und man sagt, weil diese Gesetze alle göttliche Gesetze sind, für die Menschen ist es nicht erlaubt, die zu ändern. Seit der islamischen Regierung vor 33 Jahren an der Macht kam, also in all dieser Zeit hat mit einem diktatorischen System und mit Gewalt das ganze Land unter diese Gesetze verwaltet. Jeder Protest wurde durch die Regierung brutal unterdrückt. Viele von Menschen kamen in Gefängnis, sind umgebracht worden. Viele mussten ins Ausland gehen. Deswegen, also politische Aktivität in Iran war nicht so stark, obwohl es immer existierte. Aber in Situationen, wo die politische Aktivität so schwach war, die Situation der Frauen war anders. Herrschaft von Scharia für die Frauen bedeutete Herrschaft von Gesetze, die Frauen dazu bringt, dass unter Gesetze leben, die vor 1400 Jahren gemacht worden sind. Und zwar in Halbinsel Arabien, Saudi-Arabien. Und das war für iranische Frauen nicht möglich, weil schon vor dieser Regierung viele iranische Frauen, vor allem in großen Städten, waren ausgebildet, waren berufstätig. Ihr Leben war sozusagen ein modernes Leben. Sie waren Frauen, die nicht nur zu Hause waren, sie waren in Gesellschaft tätig und sie haben sogar ihre Familie ernährt. Mit all die Bemühungen, die diese Regierung gemacht hat, könnte trotzdem nicht diese Frauen nach Hause und ihre Küche zurückbringen. Die heutige Situation vom Leben überall in der Welt fördert, dass die iranische Frauen auch in Lebensgesellschaft aktiv ihre Rolle spielen. In heutiger Iran, die Frauen sind ein wichtiger Teil von Arbeitskraft. Es ist interessant zu wissen, in mehr als 60% aller Studierenden in iranischen Universitäten sind die Frauen. In so einer Gesellschaft, eine Herrschaft von Scharia-Gesetz wird automatisch zu einem Hindernis für die Frauen und ein Problem im täglichen Leben der Frauen werden. Weil in diese Gesetze sind zwei Probleme. Erstens ist, dass Rechte von Frauen und Männern sind nicht gleich. Obwohl die Frauen die gleiche Funktion wie die Männer haben, aber sie haben nicht die gleichen Rechte. Und zweitens, für tägliche Leben der Frauen sind so Einschränkungen, die das Leben für eine Frau, für eine moderne Frau, die normal unter heutigen Zuständen lebt, das Leben schwierig macht. Das fängt erst mit Schleierzwang, aber das geht weiter bis mehrere Gesetze, Vorschriften, die das Leben immer eng und schwieriger machen. Außerdem die Herrschaft von diesen Gesetzen kommt dazu, dass die Herrschaft von Männern und also Macht der Männer an die Frauen anerkannt werden. Und das führt dazu, dass die Gewalt von Männern gegen die Frauen akzeptiert wird. Das macht nochmal für die Frauen schwierig in ihre Privaträume, wo automatisch Männer mehr Recht, mehr Macht haben. Und das ist von Seite der Gesellschaft legitim. Und wir haben sehr viele, ständig bekommen wir sehr viele Nachrichten über Gewalt und Grausamkeiten von Seite der Männer in der Familienräume. Ich hoffe, dass wir in einer anderen Möglichkeit ausführlich über diese Gesetze und Wirkung von diesen Gesetzen an heutige Leben der Frauen ausführlich reden können. Heute haben wir nicht diese Zeit, und obwohl es ist ein sehr wichtiges Thema. Auf all diese Grund für die iranische Frauen, 8. März, der internationale Frauentag, war eine Möglichkeit, über ihre Probleme zu reden. Und sie haben am 8. März immer versucht, möglich in Medien oder in was sonst, also in Kundgebungen oder Möglichkeiten, die sie hatten, über ihre Probleme zu reden und zeigen, was für Schwierigkeiten eine Frau im Iran hat. Schon von Anfang an, als diese Regierung von 33 Jahren an der Macht kam und das Land Iran als ein islamisches Land erklärt hat, Protest der Frauen hat angefangen. Dieser Protest war kein politischer Protest von Seite der einfachen Frauen in Gesellschaft gesehen. Sie wollten immer zeigen, was für ein Schwierigkeiten diese Gesetze mit sich bringen und was für eine Möglichkeit ist, diese Gesetze zu korrigieren sogar sie zu ändern. Aber die islamische Regierung in Iran duldet überhaupt keinen Protest. Jede Gegenmeinung für sie ist gleich wie eine politische Protest und wird unterdrückt. Trotzdem in all dieser langen Zeit, während dieser 33 Jahre, die Frauen haben versucht, jede Möglichkeit zu benutzen. Nach und nach gab es diese Möglichkeit in Zeitungen, in Zeitschriften über Probleme der Frauen, natürlich am Anfang sehr, sehr vorsichtig und harmlos zu reden. Und dann gab es immer wieder Sitzungen über Frauenprobleme. Da haben die Frauen, sogar die religiösen Frauen, haben über ihre Probleme oder besser zu sagen, über ihre Unrechte zu reden. Und das kam allmählich immer mehr in ganze Medien, in Filmen, für Kinos oder in Fernsehserien. Hat man dieses Thema als ein wichtiges Thema immer genommen und darüber Geschichten gemacht. Über die Familie, wo der Mann mehrere Ehefrauen hat, Schicksal von diesen Frauen, Schicksal deren Kinder und Bitterkeiten von Leben. Das war eigentlich ganz normale Thema sogar für Fernsehserien. Oder in Behörde oder Universitäten gab es ständig Treffen, wo die Frauen haben versucht, über Verbesserung der Situation so Möglichkeiten zu finden. Und außerdem gab es allmählich mehrere Gruppierungen, sehr viele NGOs von der Seite der verschiedenen Frauen in groß oder kleinen Städte für verschiedene Tätigkeiten, Aktivitäten, die eigentlich jede Frau recht fand. Natürlich, sie haben immer versucht, im Rahmen der herrschenden Gesetze das zu machen. Diese Aktivitäten der Frauen, diese Präsenz von Frauenfrage in Iran, so wichtig, dass alle sagen es, dass es Frage der Frauen ist die wichtigste Frage in heutige Iran, neben der Frage von Jugendlichen. In den letzten Jahren, sagen wir, in den letzten 7, 6 Jahren gab es sehr viele Kampagne von Seite der Frauen. Ihr Ziel war, über die bestimmten Gesetze zu forschen, Aufklärungsarbeit in Gesellschaft zu machen und mit Behörde oder sogar mit Parlament darüber reden, die Gesetze zu ändern. Klar, für diese Kampagne gab es immer wieder Kundgebungen, aber was von Anfang an klar war, die Regierung hatte nie diese Aktivitäten geduldet, obwohl all diese Aktivitäten, praktisch kann man sagen, nie zu ihr Ziel gekommen sind und Frauen nie erfolgreich waren, ihre Forderungen zu bekommen. Aber während diese langfristige Arbeit und mühsame Arbeit, die iranische Frauen sehr viel gelernt. Sehr viele Erfahrungen in gesellschaftliche Aktivitäten bekommen. Sie haben gelernt, wie sie sich organisieren können, wie sie alle Mittel, Medien benutzen können, wie sie durch die moderne Technologie, Internet, sich verknüpfen können, also jede Gruppe mit anderer Gruppe. Und so konnten sie sogar einen großen Kontakt mit Iranern im Ausland bekommen. Und das war sehr, sehr wichtig für Iran, Exil-Iraner im Ausland und Iraner im Iran. Durch diese Kontakte per Internet gab es sehr viel Austausch von beider Seite. Jede Seite bekam Unterstützung von anderer Seite. Und das hat das Gesicht von iranischer Bewegung sehr tief geändert. Vor 2 Jahren gab es in Iran eine Präsidentwahl, wie viele von Ihnen wissen, durch Fälschung. Ahmadinejad wurde wieder Präsident, was die Bevölkerung nie geglaubt hat. Das führte zu einer sehr großen, breiten Bewegung in Iran. wie wir sagen, Jumbische Saat, grüne Bewegung. Am Anfang, die Bevölkerung wollte nur die richtige Entscheidung in Wahlen haben und alle haben gesagt, ja, stimmt nicht, dass Ahmadinejad ausgewählt worden ist. Und sie wollten nur diese Fälschung in Wahlen rückgängig machen. Aber auch diese Proteste, wo ganz, ganz friedlich und ohne Gewalt stattfand, die Regierung hat ganz brutal geantwortet. Wie Sie vielleicht gehört haben, sind seit diesen 2 Jahren ständig sehr viele Leute festgenommen worden. Gefängnisse sind voller Intellektuelle, Aktivisten, Journalisten, Akademiker, Künstler, Arbeiter, auch arbeitslose Jugendliche oder sogar Hausfrauen. Aber diese Bewegung wird nicht still. Die Ereignisse in Iran jede Monat, jede Woche und jetzt können wir sagen jeden Tag zeigen, wie tief diese Bewegung in die iranische Gesellschaft ihre Wurzel findet. Viele Bezirke und große Städte, die Leute treffen sich abends oder zu jeder Veranstaltung treffen sich und machen ihre Stimme laut. Was sie jetzt fordern, ist Änderung im ganzen System. Nach 2 Jahren, es ist für sie überhaupt nicht mehr interessant, wer Präsident ist, sondern sie wollen diese religiöse Regierung grundsätzlich loshaben. Aber wichtig ist, dass für diese politische Änderung in Iran die Bevölkerung versucht nach friedlichen Lösungen ohne Gewalt. Da benutzt diese Bewegung die Erfahrung der Frauenbewegung, was in den letzten 7, 8 Jahren gemacht worden ist. Wir können sagen, diese friedliche Bewegung im Iran, diese bürgerliche Bewegung im Iran, wo friedliche Wege sucht, hat eine Mutter und diese Mutter ist Frauenbewegung im Iran. Auch jetzt, wo die politische Situation in Iran so schwierig geworden ist, die Auseinandersetzung zwischen der Bevölkerung und der Regierung ist nicht etwas Heimliches. Jeden Tag sieht man überall die Zusammenstoß von der Seite der Bevölkerung, vor allem die Jugendliche und Ordnungskräfte. Ständig werden die Leute auf die Straße festgenommen. Man weiß, dass die Gefängnisse voll sind. Sehr viele sind festgenommen worden. Sehr viele sind hingerichtet worden. Sehr viele sind einfach verschwunden. Man weiß nicht, wo sie alle sind. Sehr viele sind in diese 2 Jahre nach Ausland gekommen und hier machen ihre Aktivität weiter. Es ist immer noch ihr Ziel, ohne ein Blutbad, ohne Kampf, die politische Änderungen zu bekommen. Und politische Änderung heißt eigentlich politische Freiheit, dass jeder Mensch frei seine Meinung äußern kann und für sein Leben bestimmen kann. Eine von ersten Kundgebungen gegen die islamische Regierung im Iran war Kundgebung im Jahr 78 sogar, wo Khomeini diese Schleierzwang im Fernsehen angekündigt hat. Und die Frauen am nächsten Tag kamen auf die Straße und haben dagegen demonstriert. Aber merkwürdigerweise, das haben sogar die politischen Organisationen, Parteien, die noch erlaubt waren damals, diese Proteste nicht ernst genommen und dann haben gesagt, ach, Schleier ist es kein, es ist keine Katastrophe. Jede Frau kann einen Schleier tragen und wir haben noch wichtige Probleme. Wir haben Imperialismus, wir haben Armut, wir haben Ausbeutung und das sollen wir jetzt eher bekämpfen. Und Schleierzwang, das ist nicht richtig. Aber leider, die Zeit hat es gezeigt, es war doch eine Katastrophe, weil, wie wir sagen, Schleierzwang war nur eine Spitze des Eisberges. Und danach kamen weitere Einschränkungen und Gesetze, die das Leben von der Frauen und danach die ganze Gesellschaft, nicht nur Leben von der Frauen, sondern Leben der ganzen Gesellschaft schwierig machen. Vielleicht können wir eine andere Möglichkeit, noch ausführlich über diese Gesetze zu reden. Auf alle Fälle jetzt im Iran die Regierung gibt sich Mühe, das Land ruhig zu behalten, aber sie schafft es nicht mehr. Frauen und die Jugendliche, die neue Generation, kämpfen ohne Angst weiter. Und auch wenn eine Gruppierung, eine Organisation, eine politische Partei, eine politische Organisation erlaubt ist, neben die Organisation von Studenten, es sind die Frauen, die Gruppierungen machen. Eine sehr wichtige Gruppierung sind die Mütter, die ihre Kinder entweder hingerichtet worden sind oder verschwinden sind oder jetzt im Gefängnis sind. Interessanterweise, in iranischer Geschichte zum ersten Mal, das waren diese Gruppe von Müttern, die Abschaffung von Hinrichtung in Iran überhaupt verlangt hatten, vor einigen Monaten. Und das zeigt, wie fortschrittlich die Frauen jetzt geworden sind. Journalistinnen, Rechtsanwältinnen, Künstlerinnen, Lehrerinnen, Krankenschwestern, Sportlerinnen, Studentinnen und alle andere Frauen auch versuchen, jede Möglichkeit zu benutzen und ihre Stimme laut zu machen und Probleme der Frauen und dann Probleme der ganzen Gesellschaft zu zeigen. Aber die Regierung kennt keine andere Antwort außer brutale Unterdrückung der Bevölkerung, vor allem die Frauen. Die Regierung schämt sich sogar gar nicht, laut in Medien zeigt, was sie in den Gefängnissen mit den politischen Gefangenen macht. Und das ist eigentlich von einer Seite, um Angst zu verbreiten, dass die Menschen Angst bekommen und nicht weiter auf die Straße zu kommen. Aber sie schafft es nicht. Auch die Situation in ganzer Region Nordafrika und arabischer Welt zeigt, dass die Bevölkerung ist wach und möchte nicht wie vor 1000 Jahren leben. Zurzeit in Iran herrscht fast ein Ausnahmezustand, vor allem in Teheran, auch in große Plätze, Hauptstraßen, in alle großen Städte im Iran, sieht man ständig Polizei und Ordnungskräfte. Jede Bewegung ist unter Kontrolle, aber es gibt Internet. Obwohl die Regierung versucht, Internet zu blockieren, kontrollieren, Mobile-Kontakte durchzubrechen, aber sie schafft es nicht. Die Bevölkerung im Iran, vor allem die Frauen, wissen, auch wenn diese Bewegung eine langfristige Bewegung wird, aber das ist nicht mehr rückgängig zu machen und das ist eine Bewegung nach vorne und symbolisiert die Wünsche von diesen Menschen, von iranischer Bevölkerung für ein Leben unter Freiheit. Das wollte ich eigentlich heute zu 8. März, Internationale Frauentage, sagen.